Die Hosen bleiben zu. Die Regel. Die Hosen bleiben zu. Welche Hosen? Stimmt, wir podcasten. Podcasten grundsätzlich ohne Hose. Ist Fakt. Wie bei Lego The Movie. Wo ist meine Hose? Wo ist meine Hose? Oh. Everything is awesome. Everything is cool when you're part of the team. Everything is Batman. Batman. Everything is cool when you're Batman. Ja, Card of the Dead, ein Zombie-Spiel. Ja, ich moderiere nochmal eben die Sache. Ja, ja, stimmt, wir müssen ja erstmal moderieren. Müssen wir eigentlich gar nicht mal großartig machen. Sag mal, Felix, musst du jetzt spielen? In der 2 Minuten Aufnahmepause musst du dein Spiel anmachen. Erklär mal, was spielst du denn da, lieber Felix? Jurassic World. Ja, wie geht das? So kompliziert für dich. Nein, erzählst du unseren Zuhörern. Also, wenn so kompliziert für die. Das ist nicht wahr. Kannst du auf Facebook wieder liken oder so. Likes auf Facebook. Herzlich willkommen bei Herz der Würfel, dem Rollenspiel und Brettspiel und Kartenspiel und Spielspiel-Podcast von Nerd und Nerd. Mein Name ist Steffen und ich bin auch heute Abend wieder nicht alleine, denn bei mir ist der Max. Jo, hi. Und wir sind auch wieder, wie in der letzten Folge, auch nicht alleine Max und ich, sondern bei uns ist auch noch der Felix, der immer noch mit seinem Handyspiel ist. Jo. Ja, der ist gerade ein bisschen aggressiv geworden, weil er das Zombie-Spiel eben verloren hat. Und deswegen spielen wir noch ein Zombie-Spiel. Jetzt spielen wir nämlich noch ein Zombie-Spiel. Torben ist auch wieder dabei. Ja, hallo. Und wir spielen jetzt das Spiel Card of the Dead, eben auch mit Zombies. Ja. Genau, erklär. Es geht darum, wieder vor den Zombies zu fliehen. Déjà-vu. Wir haben natürlich Card of the Dead ist ein Kartenspiel, wie der Titel schon sagt. Und die Karten sind tot. Die Karten zeigen natürlich wieder Zombies. Zum Beispiel so ein Zombie. Also der relativ comichaft gezeichnet. Der hat lustigen Hut auf. Und mehr so. Also es gibt Karten, wo nur ein Zombie drauf abgebildet ist. Es gibt Karten, wo 2 Zombies drauf abgebildet sind. Und es gibt eine einzige Karte. Und da sind 3 Zombies drauf. Nein. 3 Zombies drauf. Wenn wir im Spiel meistens nur einmal zu sehen kriegen. Dann haben wir Karten oder Aktionskarten sind die anderen Karten, die keine Zombie-Karten sind, wo wir uns mit bewegen können und Aktionen, die Zombies angreifen können. Zum Beispiel hier Kettensäge, Discard 2 Zombie-Cards. Also werfe 2 Zombie-Karten vor dir ab. Dynamit, was in die Luft springt. Dann gibt es noch Eventkarten. Wir haben jetzt zum Beispiel hier den Nebel. Das ist natürlich nicht gut für uns. Dann sehen wir die Zombies nicht so gut. Wir müssen versuchen, mit unseren Handkarten vor den Zombies wegzufliehen. Die haben oben rechts in der Ecke immer so ein Fußsymbol. Und da wir jetzt 4 Spieler sind, müssen wir 6 Bewegungspunkte haben, um zu fliehen. Jetzt kommen wir nochmal einmal dazu. Die Bewegungskarten können wir auch nur spielen, wenn um uns drumherum weniger als 4 Zombies sind. Und wir sind gefressen, wenn 6 Zombies um uns sind. Sonst steht natürlich nochmal auf den Aktionskarten verschiedene Effekte drauf, die dann eintreffen, wenn wir die Karten spielen. Dann würde ich sagen, mischen wir jetzt die Karten. Wir sind jetzt keine Charakter, wir spielen uns einfach uns selbst. Okay, also jetzt so vom System her, abgesehen davon, dass wir keinen Charakter haben, ist es ähnlich, oder? Es ist ähnlich. Es ist sehr ähnlich. Ja, es ist, mit den Bewegungspunkten ist es anders als wie Zombie Town, wenn wir jetzt auf Zombie Town zurückgreifen wollen. Und mit den Aktionskarten und mit den Eventkarten, wir haben keine sozusagen Orte, wo wir hinreisen, sondern mehr die Events, aber wir spielen auch nicht in einer Gruppe, dass wir zusammenrufen, sondern wir spielen einzeln. Okay. Und rein technisch oder rein nach den Regeln spielt man dieses Spiel über 3 Runden. Und wer als erstes abhaut, beziehungsweise als erstes genug Bewegungspunkte hat, kriegt 5 Survival-Punkte. Und die Leute, die gefressen sind, kriegen keine nichts. Survival. Und die anderen kriegen so viele Punkte, wie viele Bewegungspunkte sie bis dahin gesammelt haben. Und wer nach 3 Runden die meisten Bewegungspunkte hat, gewinnt. Jeder Spieler kriegt jetzt 10 Karten. Zombie, Zombie, Zombie. Zombie, Zombie, Zombie. Zombie, Zombie, Zombie. Zombie, Zombie, Zombie. Zombie, Zombie, Zombie. Zombie, Zombie, Zombie. Zombie, Zombie, Zombie. Zombie, Zombie, Zombie. So, jetzt guckt sich jeder die Karten an. Da darf sich davon 3 Aktionskarten aussuchen und die behält er. Die Restkarten. Selbst viele Karten. Das ist das restliche Deck. Ach so, ich glaube, die kriege ich noch. Nein, jeder guckt sich jetzt seine Karten an, darf davon 3 Aktionskarten behalten. Aktion steht unten in Gelb drauf, falls man es noch nicht gelesen haben. Aktion. Die restlichen Karten werden abgegeben. Welche behalte ich am besten? Die Aktionskarten. Ja, da gibt es irgendwie eine Sache, worauf ich besonders achten darf? Oder, ja, wenn man sich den Text einmal durchliest und dadurch keinen negativen Effekt kriegt durch die Aktionskarte, wäre es sinnvoll, die zu behalten. Und es macht auch Sinn, Aktionskarten zu behalten, wo man mit Zombies zerstören kann. Zum Beispiel Captain Säge. Ich habe jetzt ja auch Zombies auf der Hand. Ja, die kannst du ignorieren. Okay. Die restlichen Karten werden gleich wieder gemischt. Ich behalte 3 Aktionskarten. So, jetzt wird nochmal gemischt. Also, gleich fangen wir an. Jeder ist von uns wieder abwechselnd dran. Wir ziehen die erste Karte vom Deck. Wenn es eine Aktionskarte ist, dürfen wir die unserer Hand hinzufügen. Wenn es eine Zombie-Karte ist, wird die vor uns platziert. Und wenn du eine Event-Karte ziehst, musst du dem Kartentext folgen, was auf der Karte draufsteht. Was wäre jetzt gewesen, wenn ich keine 3 Aktionskarten zusammenbekommen hätte? Da wärst du zu dumm gewesen, um sozusagen im wirklichen Leben ihr 3 hilfreiche Materialien zusammenzusuchen. Hättest du einfach Pech gehabt. Okay. Ist zwar selten, passiert aber auch manchmal. Wenn wir dran sind, spielen wir immer, wenn wir können, eine Karte von unserer Hand. Entweder wir nutzen die Aktionskarte, um die Aktion zu nutzen, oder wir benutzen die Aktionskarte, weil die ja Bewegungspunkte oben rechts hat, um uns von der Stadt wegzubewegen, beziehungsweise von der Zombie-Horde. Mhm. So, wer möchte anfangen? Du möchtest anfangen. Ich möchte anfangen? Gut. Na, du machst es vor, wir machen es nach. Ich ziehe eine Karte, ich zeige dir natürlich noch nicht ein. Es ist ein Zombie, er kommt vor mir hin. Beschreib ihn, es ist ein hübscher Zombie. Es ist eine Zombie-Braut. Eine nicht so hübsche Zombie-Braut. Irgendwie hat sie schiefe Augen. Ich mach die nicht. Ich spiele meine Aktionskarte Louis gewonnen. Gib eine Zombie-Karte von dir zu einem anderen Spieler. Max! Hey, super. Jetzt wird die natürlich abgelegt. Ich zieh jetzt mal. Ja. Und dann stelle ich gleich die nächste Frage. Ups, da ist sie wieder. Zombie-Braut. Spielst du von ihm? 2 Zwilling. Woher nehme ich jetzt diese Bewegungspunkte? Habe ich pro Runde einen Bewegungspunkt? Nein, die Bewegungspunkte sind oben rechts in der Karte abgebildet. Ja, genau. Und jetzt bist du dran, eine Karte zu spielen. So, du hast jetzt gerade eben diesen mit dem einen gespielt. Ja, aber ich habe die Aktion von der Karte genutzt. Die Karte hat 2 Bedeutungen. Entweder ich benutze sie, um meine Bewegungspunkte zu nutzen, die oben rechts sind, oder ich benutze die Aktion der Karte. Okay. Und diese Bewegungspunkte werden erst bei den Events nötig, oder wie ist das? Nein, die Bewegungspunkte, sobald du 6 Bewegungspunkte erreicht hast. Auf der Hand. Nein, indem du die vor dir spielst. Die Karten spielst du aus und nutzt nur die Bewegungspunkte, also lässt sie rechts neben dir liegen. Und wenn du irgendwann 6 Bewegungspunkte hast, bist du aus der bist du den Zombies entkommen. Unter welchen Voraussetzungen darf ich spielen? Immer? Immer. Auch jetzt? Jetzt spielst du eine Karte. Ich darf auch pro Runde nur eine Karte spielen? Eine Karte pro Runde darfst du nur spielen. Okay. Entschuldigung, das war vielleicht nicht ganz... haben nicht alle ganz begriffen, wo ich das nicht genau erläutert habe. Mhm. Ich spiele diese Aktionskarte. Ich darf von jeder eurer Hände jeweils zufällig eine Karte auswählen. Das heißt, du benutzt aber nicht deinen Bewegungspunkt. Nein, nur die Aktion. Gut. Das ist auch richtig, ne? Ja. Ich mache jetzt keinen Bullshit. Was passiert, wenn ich jetzt einfach hier liegen lasse? Wenn du... sobald du 4 Zombies um dich drum herum sind oder auf hinter dir sind, wie man es nennen möchte, kannst du keine Bewegungspunkte-Karten mehr spielen. Oh. Und Ziel des Spiels ist es ja, 6 Bewegungspunkte zu kriegen. Somit musst du erst versuchen, mindestens irgendwelche Zombies zu killen, um wieder weiter wegzulaufen zu können. Ja gut, dann mache ich was anderes. Dann lege ich diese Bewegungspunkte einfach neben mich und spiele 2 Bewegungspunkte. Ja. Das geht. Ja. Okay. Dann nutzt die Aktion nicht. Felix, du darfst eine Karte ziehen. Eine Zombie-Braut. Ja. Das sind aber viele Leute. Knüppel die nieder. Discard a Zombie, take a card from another player. Nee, dann müsstest du eine Zombie von deiner Hand ablegen, oder? Ja, das steht da nicht. Discard, Zombie. Discard, egal. Das kann ich auch was anderes. Kann ich eine andere Karte legen. Ja, du kannst diese Karte mit dem niederkrüppeln, dein Zombie vor dir, oder du kannst von einem anderen Mitspieler den Zombie niederkrüppeln. macht das Sinn? Nein, ich knüppel den Zombie. Dankeschön. Somit hast du die Aktionkarte gespielt. Ja. Max, was machst du mit deiner Zombie-Braut? Du willst mich erst mal ziehen? Ja. Oh, noch ein Zombie. Also zum Thema, was machst du mit deiner Zombie-Braut? Heiraten ist keine Option, ne? Das war das andere Spiel. Ich glaube auch. Sie holt Grandma-Zombie raus. Ich spiele jetzt die Nuklearrakete. Ihr müsst alle Karten ablegen und alle Zombies werden zerstört. What the fuck? Ja. Ja. Ja, jetzt ziehe ich eine Karte. Eine Karte. Zombie. Das war jetzt auch nur die erste Runde jetzt, ne? Ja, es wird jetzt so weitergespielt, bis entweder alle tot sind oder. Dann lege ich nochmal wieder Bewegungspunkte hier dran. Nur eins. Ja, somit hast du drei Bewegungspunkte. Genau. Weil ich auch keinen Zombie habe, vor dem ich weglaufen muss. Hilfe! Ja, die sind noch nicht bei dir. Die sind noch nicht um dich drumherum. Kann ich auch passen? Ja, wenn du nicht. Du kannst aber auch Bewegungspunkte hinlegen, ne? Kann ich auch lassen. I am evil Zombie. Für Bewegungspunkte lege ich dir. Max spielt einen Bewegungspunkt. Ah, ich bin. Scheiße, ich habe Zombies. Zwei. Und somit habe ich jetzt drei. Die okay. Gelten auch als zwei, ne? Ja, deswegen steht das da. Steht auch auf der Karte. Oder beziehungsweise steht Zombies und nicht Zombie. Nein, das sind Zombie-Bienen. Zombies. Okay. Wir haben eine Doppel-E. Also ich habe einen schön mit einem Hawaii-Hut und einen mit einem Arm nur noch und... Das kann auch ein Texaner sein. So eine College-Jacke. Ja, das ist Elvis. Elvis ist bang. Love me, tender, love me, love me, love me, love me, love me. So, macht, ich balte meine Karte. Felix, eine Grand Zombie. Grampy. Kann dir zum nächsten Spieler geben. Hier steht, give your on off your zombie cards to the next player. Du kannst dir eine Karte das Westkarte musst du mal übersetzen, das verstehe ich nicht ganz. Ich kann noch nicht. Du kannst nächste Runde dich dazu entscheiden, keine Karten zu ziehen. Okay. Das hält mir so nur noch fest. Ja. Du hast den Zombie so erschreckt, dass er nach Max abgehauen ist. Max? Hallo? Ja, ich krieg noch einen Zombie. Gut. Du hast zwei Zombies, ich habe drei Zombies. Ich ziehe und ziehe ein Zombie. Nein! Ja! Zombie. Triple Zombie. Ich spiele Barrikaden. Ich darf mir drei Karten ziehen. Eine davon auswählen. Kann ablegen. Und die anderen zurück aufs Deck legen. Das siehst du dir. Ah, lege die beiden ab. Ich habe eine Eventkarte gespielt. Der Nebel. The Fog. Alle Spieler kriegen ihre Zombies auf die Hand. Die Zombies auf die Hand. Was ist das denn bitte? Warte mal. Die Reise nach Zombie-Jerusalem. Dann. Ja, jeder nimmt seine Zombies auf die Hand. Darf man sich von seinem rechten Spieler eine der Karten auf der Hand ziehen? Keine Hand. Ja, nimm meine nicht. Ja, ich fange mal an. Max hat zwei Karten auf der Hand. Das sind beides zwei Zombies. Ach, ich darf jetzt von ihm eine Karte ziehen. Zombies oder? Und ich spiele sie vor mir. Ziehe ich von dir? Jetzt darfst du von mir Karten ziehen. Okay. Felix vor mir. Gleich vor mir. Felix sagt von dir Karten ziehen. Ja, dann nimm die habe ich nur noch. Spielt sie vor sich. Und jetzt ist Max mit ziehen dran. Max darf auch noch eine Karte von Felix ziehen. Ja, super. Yeah. Die restlichen Zombies werden auch wieder vor einem gespielt. Ja, und keine Karten. Das wäre ja total sinnlos gerade. Außer er hat einen Zombie dazu bekommen und er hat immer noch die beiden. Drei. Ja. Okay. Das ist jetzt gebracht. Gut, dann ziehe ich zwei. Ja, die haben. Eigentlich haben wir meistens mehr Handkarten als eine auf der Hand. War das jetzt zwei Karten oder eine? Eine. Eine. Ich konnte im Vorhinein durcheinander. Guck mal, der war Zwillingsbruder. Brüderchen. Gut, Felix, dann darfst du eine Karte ziehen. Das ist eine Ernte. Erntemaschine. Ja, Felix zieht auch einen Zombie. Max? Ups, ich hätte mich sogar entscheiden können, nicht zu ziehen. Ach, verdammt. Es sind nicht nur unbedingt immer die Zombies. Brains. Ich habe einen Event. Ja, dann. Was hast du denn? Den Ringtone. Ja, ich muss eine Zombie-Karte von jedem Spieler Nein. Ja. Super. Ich gebe ihm den doppelten Nein. Zombies mit drei Ausrufezeichen. Also, Felix, Max kriegt nur von mir den einen Zombie und ich. Kann ich aber den noch spielen, die Hide-Karte. Ja, dann kann ich jetzt noch einen Zombie einen anderen Shooter geben. Felix. Ja, okay. Yeah, ich krieg den Footballer. Ich bin. Elvis ohne Arm. Ah, noch ein Zombie. Stefan? Ich hab den einarmigen. Aber drei Runden waren wir das nur, oder? Ist doch schon der vierte, glaube ich. Ja, das ist schon die vierte oder fünfte Runde. Ja. Wie viele Runden spielen wir? Bis eine entflogen gekommen sind oder alle tot. Okay. Wie viele Zombies war man nochmal tot? Nein, ab 4 ist man umrundet, man kann keine Bewegungskarte mehr spielen und ab 6 Zombies ist man tot. Also Felix hat auch noch einen, ich habe einen Zombie gezogen, Felix hat einen Zombie gezogen. Max ist damit 10. Max ist 10, Max ist überrundet. Noch nicht. Ja, super. Ich kann nochmal halt, ich kann nochmal einen Zombie weiterreichen. Jetzt kommt der wieder zu mir. Ja, wieso nicht? Wieso hast du denn jetzt nicht Torben gegeben? Der ist ja doch schon ja. drei. Der hatte doch schon drei. Ja, dann hat er schon wieder überrundet, hat er ja schon verloren. Nein, es ist ja egal. Geht ja so weit, bis einer entkommen ist. Ja. Und bis jetzt ist es Steffen, weil das ist mit drei Bewegungen. Dann musst du dir doch Steffen geben, nicht mir. Er ist zu spät. Nee, Felix hat den Zombie. Felix hat den Zombie kassiert. Dann bist du vielleicht da schon umrundet. Ja, jetzt habe ich natürlich die Karte, die ich eben nicht gefunden habe. Zombies, drei Ausrufezeichen. Somit habe ich 6. Gegessen. Das wäre jetzt ein bisschen sinnlos, hätte ich ihn gekauft. Es ist gegessen, die Sache. Du hättest es aber nicht geahnt. Ich habe das zweite Gesicht. Du hast ein zweites Kind, das ist aber auch alles. Das wird von meinem ich bin aus der Runde raus. Ihr spielt weiter. Okay. Was sind nochmal Überlebenspunkte? Die haben wir jetzt noch nicht kassiert, weil wir jetzt erst in der ersten Runde sind. Ach so, okay. Also in dem ersten Spiel von drei Runden. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Ich gebe die Runde weiter. Ich verstehe die Karte nicht. Ziehe. Soll ich mal sehen? Ich bin ja sowieso raus. Ja, eben. Oh, Event! Für den Rest des Spieles müssen alle Spieler 2 Karten ziehen. In deren Zug. Okay. Schick. Ich ziehe 2 Karten. Ein Zombie. Ich habe noch einen Zombie. Ich bin umrundet. Das heißt, ich kann keine Laufkarten mehr spielen. Ne? Ich kenne euch jetzt mit meiner Zombie-Vernichtung. Und jetzt müssen wir 4 ziehen, oder was? Ne, das ist, glaube ich, schon die Karte, die du eben gespielt hast. Ja. Ja, Max ist dran, zieh eine Karte. Ja, der zieht Zombie vor sich. Max hat schon 2 gerade gezogen, er hätte jetzt 4 jetzt. Ja. Achso, Entschuldigung, dann ist Steffen dran, ich bin hier raus. Ziehe ich auch wieder 2. den lege ich davor. Dann spiele ich Hide. Ich gebe die Karte weiter. Einen von den Zombies an Felix, der hat auch 4. Und damit hast du nur noch 2. Damit habe ich nur noch 2. Und alle anderen sind umrundet. Aber ich muss alles ziehen. Ja, ja, die ziehen trotzdem noch normal, aber die können keine Bewegungspunkte-Karten mehr spielen. Okay. Felix? Ich kann hier so rausschmeißen. Felix, zieh eine Karte. Zieh. 2. Zieh 2 Karten. Noch ein Zombie. 5. Eventkarte. Ich darf alle meine Bewegungskarten wegtun. Was sind das denn jetzt? Nein, discard all your movement cards. Was ist das denn? Ja, die hast du nicht. Ja, das ist überhaupt nicht. So, ich muss ja. Kann ich nicht. Du kannst auch keine Punkte sammeln. Wir sind immer rundet. Ich hab noch. Ja, ich weiß jetzt nicht. Aber du, bist jetzt rauser als raus, oder? Ich bin jetzt gegessen. Ja, genau. Ich bin gegessen. Max ist auch gegessen. Ich fusioniere meine Zombies jetzt alle zu einem Mega-Zombie. Steffen ist dran. Steffen gewinnt. Muss nicht. Wenn wir jetzt noch 2 verpassen, dann kann er keine Punkte mehr machen. Dann ich auch. Hattest du Movement Cards? Nö. Auch nicht. Ich leg einen Movement. Er zieht seine verdeckte Karte. Und die leg ich seine Zauberkarte. Ich hab den zweiköpfigen, eiskalten Engelblick-Drachen mit 5 Köpfen und Kuribo und Flügeln. Das ist, wenn ich jetzt weniger als 4 gleich hab. Kann ich dann wieder. Dann kannst du wieder auf meine Karte spielen. Dann mach ich jetzt mal weg. Das ist gerade zu, Tommy gerade. Ich mach's dann kriegen. Noch 3. Ja, schmeiß weg. Oder zerstöre sie. Brumm. Also ganz bin ich noch nicht ganz durchgedrungen, aber vielleicht nach zweite Runde gleich, dass ich das vielleicht ein bisschen. Ja, wir haben das andere Kartenspiel, ist jetzt so ein bisschen mehr von den Regeln hängen geblieben. Mhm. Man denkt, ich will jetzt mal anderen Kartenspiel spielen. Tot. Wir sind beide tot. Ihr beiden spielen immer. Wir sind okay. 2 Karten ziehen, ne? Damit habe ich einmal. 2 Zombies. Was jetzt 4? Hätte jetzt 4 Zombies, aber ich spiele Chainsaw und darf dann 2 Zombie-Karten vernichten. Zernichten. Mhm. Und hab dann nur noch meine Zombies. Ja. zählt als zwei Zombie-Karten und kann nicht mit Slugger abgelegt werden. Hätte nur mit Shane Saw abgelegt werden können, zum Beispiel. Hätte ich jetzt machen können, aber zwei Zombies sind zwei Zombies. Felix? Ihr kriegst noch einen Zombie von mir. Okay. Drei Zombies. Ja, zwei. True. Damit kann ich jetzt keine Bewegungskarten mehr legen, ne? Ich aber. Rein weg. Du kannst keine Bewegungskarten legen. Du bist von Zombies umkreist. Umzingelt. Eine alte, eine mit halb, zwei mit halbem Hut und ein mit einem Arm. Der eine Arm ich gewonnen. Ich habe Action. Put Bitten on the bottom of the deck from your hand. Nein, die Karte hast du nicht. Die Karte habe ich. Ah, die Karte hast du. Kommt hier wieder rein. Die Karte habe ich. Cool. Dann schmeißt du deine Action-Karte ab. Was kommt denn jetzt damit? Was macht denn das? Ja, das ist eine Karte, die bringt Minuspunkte. Achso, okay. Aber es geht um die Überlebenspunkte, die habe ich ja noch gar nicht. Ja. Na, ich habe einen Zombie. Ja, das ist wieder gemischt dann, ne? Nee, nee, das ist gleich zu Ende. Okay. Oh, ich habe die Bittenkarte wieder gezogen. Ich mach die, ich kann drei Karten ziehen. Ja. Er kann drei Karten ziehen. Was? Er hat die Karte gespielt, selber schuld. Jetzt so, jetzt habe ich aber nur eine gezogen. Deswegen ist das Spiel jetzt vorbei. Schluss. Somit wird geguckt, das Spiel endet. Max und ich, da wir gegessen worden sind, kriegen 0 Survival Points. Aha. Er kriegt jetzt, wie er Bewegungspunkte hat, Survival Points. Also 4. Steffen, 4. Und Felix darf einmal seine Bittenkarte offenlegen. Das bedeutet, du hast sowieso keine Bewegungspunktekarten, aber mit dieser Bittenkarte, er wurde gebissen und kriegt auch keine Überlebenspunkte. Mhm. Somit führt Steffen jetzt mit 4 Überlebenspunkten und wir würden jetzt die nächste Runde spielen. Also ich kann jetzt schon sagen, ich fand das andere besser. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also dieses Zombie-Dawn hat mir mehr Spaß gemacht. Ich finde, das ist hier sehr... ja, das ist... sehr. Schick den Zombie zum Nachbarn. Ja, so ein bisschen so. Schick den Zombie zum Nachbarn, ja. Nicht so wie eben. Schick also das alle ist, Zombies zum Nachbarn. Genau. Dieses Spiel ist eher, also würde ich sagen, mehr für Familie, sagen wir mal so. Für die Familie. Für die Familie als wie Zombie-Town. Zombie-Town... Dir wieder 3 Action-Karten ja, aussuchen. Von 10. Mhm. Wie unlogisch ist das denn bitte? Von 10 Karten 3. Also, dieses Spiel ist irgendwie so ein bisschen freundlicher als das andere Spiel. Sagen wir mal so. So könnte man das ausdrücken, oder? Mhm. Familienfreundlicher. Ja, was haben wir? Ja, als es. Bei dem anderen Spiel weißt du ja die Zombies den Mitspielern direkt zu. Und hier ist es. Du kriegst sie. Nein, ich fand das andere in dem Sinne fand ich besser, weil du dann auch wirklich einen Charakter hattest. Du hattest irgendwie so eine Bezugsperson, du hattest eigene Lebenspunkte. Und hier ist es so irgendwie, ja, keine Ahnung, da liegt eine Zombie-Karte. Das ist irgendwie so unpersönlich. Ich weiß nicht, das kann ich jetzt gerade schlecht klar machen. Ja, du versuchst mehr von den Zombies wegzulaufen, als wie sie zu bekämpfen. Und es ist nicht so actionorientiert. Genau, Action. Genau, das ist das Wort, was wir gesucht haben. Reicht doch, wenn man zwei nimmt, oder? Man muss 3, oder? Ja, wenn du keine 3 hast, dann hast du keine 3. Wenn du keine 3 Karten nehmen möchtest. Aber wenn ich jetzt dann noch einen Stapel habe, ich aber die nicht möchte. Dann gibst du sie ab. Das ist gut. Dann kann sich bis zu 3 Karten Das ist gut, weil ich hatte die Bittenkarte. Zu erklären. Erst gebissen, bevor die Zombies gekommen sind. Muss ja nur zusehen, dass du sie loswerden kannst. Wer fängt jetzt an? Weil der Typ, der sie losgelassen hat, genau. Ja, dann fange ich an. Ja, schön. Du hast solche verbreitet. Oh Gott. Wie du so ein Burger bei Zombieland. Ey, ich hasse mein Leben. Burger. Wir sind Zombies! Drei Stück. Felix. Ah, ne, Entschuldigung. Steffen kann natürlich noch eine Actionkarte spielen. Kann ich 3 Actionkarten spielen? Nein. Ständig. Du darfst nur eine Karte spielen. Möchtest du jetzt was spielen? Ich kann keine Karte spielen. Okay, ja. Er möchte keine Karte spielen. Er möchte auch keine Bewegungspunkte spielen. Event. Nein, möchte ich wirklich nicht. Jeder darf jetzt das Rest des Spiels 2 Karten. Wir haben wieder einen Schwarm. Wir dürfen jeder 2 Karten ziehen. Das ist nicht unbedingt gut. Nämlich wenn ja, der mehr ist, dann sind wir nicht weg. Keine Bewegungspunkte legen, oder? Ja. Ja. Dann mach ich 2. Gut. Felix hat 2 Bewegungspunkte. Okay, ich muss 2 mal ziehen. Das ist jetzt sehr unterschiedlich an der einen. 2 natürlich. Ich kriege einen Zombie und dann ein Event, der Fog. Ja. Das ist der Nebel, das ist die Serie. Alle nehmen erstmal die Zombie-Karten auf die Hand wieder. Dann am besten mischt jeder seine Hand. Dann darfst du eine Karte von deinem rechten Nachbar ziehen. Ja, Max Groß rechts. Ja, ich habe erst noch mal eine Karte. Oh. Juhu, ich habe die gute Karte erwischt. Meine Kette. Als nächstes. Das ist das Zitronen. Ich habe noch eine bessere Karte. Nein. Geht die Karte jetzt rum, oder was? Nein. Ja. Komm, misch die Karten. Vielleicht ziehe ich meine Karte ja zurück. Das wäre ein Grund. Das wäre der geilste Zufall. Umchika. Nein! Jetzt spielt jeder seine Zombies auf der Hand aus. Kann ich einen von denen töten und kriege die 2er Karte? Nein. Felix hat die Zombies. 3 Ausrufezeichen. 3 Stück. Max hat immer noch einen Zombie, Steffen und ich haben das eine Family. Ich kann auch Aktionen spielen, ne? Ich kann einmal Trip spielen, dann kann ich Felix seine Movement-Punkte wegnehmen. Hm. Dann kann ich aber noch. Nein, machen. Eine Aktionskarte kannst du nur spielen. Ja. Du kannst nur den Schwarm, also deine Eventkarte, jetzt kannst du mir nichts klauen, ja. Also bitte. Du hast doch gerade dein Ding gespielt, dein Fock. Dein Nebel. Nein, ein Fock ist eine Eventkarte, die wird automatisch gespielt. Er spielt jetzt die Stolperkarte und Felix ist jetzt hingefallen. Oh. Und verliert seine Bewegungspunkte. So. Das ist ja sehr. Okay, das wusste ich nicht. Genau. Ich darf jetzt 2 Karten ziehen durch. Kann man Schwarm. Die irgendwie töten? Steht doch drauf! Kettensäge. Ich habe natürlich 2 Zombies gezogen. Felix, pass doch mal auf. Ah, okay. So, okay, ich spiele meine Aktionskarte. Und Leute. Steffen pfeift einen meiner Zombies zu sich hinüber. Oh! Musst du mir die Oma geben? Oh, wie Oma. Ach so, wie Oma. Okay, 2 Karten. Kann ich mit Kettensäge oder Knüppel besiegt werden? Da muss eine Explosionswaffe ziehen zum Beispiel. Eine Explosionswaffe. Ich habe 2 Zombies, das sind ihre jüngeren Brüder. Die Twins. Schon wieder Twins. Aber sicher, dass das nicht Frauen sind. Guck mal, das sind Frauen. Nur weil sie einen Bambusrock tragen oder was? Nein, weißt du, was anderes haben. Aber nein, aber die haben die Finger vom Deck. Ich bin noch dran. Ja. Menno, ich spiele noch die Kettensäge, die ich gerade von irgendwem gezogen habe. Ich weiß nicht von wem. Weg. Also, du hast nur noch einen Zombie vor dir. Richtig, die Oma. Felix. Komm zum Mittagessen. Felix hat 4 Zombies vor dir. Aber ich knüppel die Oma, bevor sie zu mir kommen. Okay, er knüppelt die Oma mit dem Basie. Nie. Gut. Sie kommen, ich knüppel sie. Fazit. Uhu. Sag doch nicht Uhu, du hast aber überhaupt kein Zombie-Face, kein Poker-Zombie-Face hast du. Muss ich ja nicht. Zat, zat, zat, Zombie-Face, zat, zat, Zombie-Face. Zombie. Can't read my... Brains. Right. Ja, 2 Aktionen sind erlaubt, oder? Eine Aktionskraft. Ach, scheiße. Egal, ich... Nein, ich habe aber 2 Hände. Ich habe aber 2 Hände. 2 linke. Ich spiele eine Movement-Karte. Bam! Er spielt eine Movement-Karte für 2 Bewegungspunkte. Ich ziehe 2 Karten. Spiele auch eine Movement-Karte mit 1 Bewegungspunkt. Okay, Brains. Da kommt ihre jüngere Tochter dazu, die ist auf der Hochzeit sitzen gelassen worden, wie die aussieht. Dann spiele ich Hyde als Action-Karte und ich gebe die Zombie-Karte an Felix weiter. Der hat jetzt 4 Karten. Vier Zombies. Yeah. Zombies an Felix. Und ich darf mir aussuchen, ob ich in der nächsten Runde ziehen möchte oder nicht. Sag es am besten jetzt schon mal an. Oder nein, muss man sich das... Nee, Zombie. Ich kann im nächsten Zug... genau. You made choose. Felix hat... Aber ich kann dich doch mal niederknüppeln. Ja, du darfst einen Zombie wie nicht. Ich knüppel ihn nieder, wenn er zu mir kommt. Felix kämpft, um das zu überleben. Felix sind nur 4 Zombies. Ich knüppel sie weg. Du bist ein Kreis. Der ist kaputt gegangen, wo du den Zombie ins Gesicht geschlagen hast. What? Das ist keine gute Qualität. Sperrholz. Sperrholzknüppel. Von Obi. Made in Taiwan. Felix lockt die Zombies an. Zombies an. Ja, ich bin euer hier Zombie. Felix hat 5 Zombies. Ich sieh zwei gar an. Okay, ich kriege auch. Sie gibt nicht schon wieder einen Zombie, ja? Nein, ich bleibe Bewegungsdruck. Okay. Okay. Jo. Ich habe 2 Bewegungspunkte und 2 Zombies. Ach, hier haben 2 Zombies jetzt. Dann spiele ich nochmal Hide und gebe Felix den 6. Zombie. Felix ist dran. Oh, ich hab 10. Du sollst jetzt Zombies umbringen. Sonst bist du gegessen. Aber erst nach der Runde, ne? Erst wenn ihr vorbei, ja. Erst wenn ihr Max, kriegst einen Zombie von mir. Du kriegst einen Zombie-Grandma, die will auch die anderen mag. Die sind alle. Felix hat also gerade überlebt. Gerade noch. Gut. Aber wenn ich eine Eventkarte muss ich noch spielen, oder? Oder nicht ja. Zombie? Ja, sofort. Hast du gerade eine Eventkarte gezogen? Dann spiel die. Okay. Aber ich habe keine Movement-Card. Ja, dann ist das ja egal. Ja. Oh, die. Also er hat alle seine Bewegungspunktekarte abschmeißen müssen. Ach so, ja. Alle müssen. Also die er ausgespielt hat. Discard all your movement cards. Gilt das denn nicht für alle Spieler? Weil die Events gelten doch immer für alle Spieler. Ja, wollte ich sagen. Also schön hier. Runde so, ne, stimmt. Ja. Also müssen zack, auf den Müll damit! Wir sind alle in die Ecke getrieben worden. Zack, ich habe euch mit in den Tod genommen. Ja, das habe ich im über Kopf. Typisch wenigstens. Ich habe auch Zombies. Zombies. 3. Aber ich kann die Chainsaw spielen und 2 davon eliminieren. Hast du den Kopf abgesehen? Ich habe den 3. Zombie und habe ein Event eingekreist. Ich krieg einen Zombie von jedem anderen Spieler. Hey. Dann kann ich dir den hier machen. Warte schon. Hier gibt die Gang. Ich habe keine Zombies mehr. Also, ich habe irgendwie 5 Zombies. Ich raste jetzt mit meiner Kettensäge aus, ey. Nein, ich mach Nuklearangriff. Discard all Zombie Cards and all Cards in your hand and all Cards in hand from other all players. Also jeder verliert alle seine Handkarten und ich verliere alle meine Zombies. So, nicht ich meine. Aber Felix behält seine 4 Zombies. Schade. Ich hatte so gute Karten auf der Hand. Ich auch. Ja, auf der Hand. Wir werden niemals entkommen. Aus der Hand aus dem Sinn. Jetzt hast du ein Zombie. Tony spielt eine Bewegungskarte. Ein Punkt. Also in der Stadt sind viele Frauen auf dem Altar sitzen gelassen worden. So viele Zombie-Bräute, wie es da gibt. Kannst du weißt auch, warum die Zombies. Ja, weil die Leute und die Mädels nicht heiraten durften. Wie viele Karten willst du noch ziehen? 3, da steht 3. Kannst du lesen? Nee. Ja, war mir klar. Musstest du das jetzt verraten? Das haben alle Leute jetzt gehört. Oh Mann. Mann. Lass den rausgeschnitten. Nee. Genauso war er sich drin. Und wo muss die Karten hin tun? Auf the bottom of the deck. Unten drunter. Ich. Kann ich noch eine Eventkarte spielen? Oder nee, habe ich ja schon. Oder das war eine Action-Karte. Wir haben hier jetzt gezogen, die Eventkarte. Die hast du gespielt, die Action-Karte. Also, okay. Die Event-Karte kannst du noch spielen. Natürlich. Wenn du jetzt eine Event-Karte gezogen hast, spielst du die Event-Karte. Jetzt hört ihr mal. Was denn jetzt? If you reveal a slugger card from your hand, ignore this event and pass it to the next player. But your entire hand on the bottom of the deck. Put. Put the entire deck. Also eure Handkarten, wenn ihr keine Slugger-Karte habt, müssen auch unter das Deck. Ich hab nichts mehr. Keine Handkarten auf der Hand. Max darf eine Karte ziehen. 2, oder? Außer ich habe eine Handkarte, aber muss ich jetzt auch unter Deck, oder? Ich habe aber kein Slugger. Ja, du konntest, du hättest das nur und übergehen oder übergehen können wir nur mit Slugger. Krüppel. Ja, du Krüppel hast, genau. Ja, hast du den? Ne, ich habe keinen. Also musst du dann Deck ab. Max hat 2 Zombies. Ja. Okay, ich ziehe 2 Karten und habe 2 Zombies. Nein, ich habe 1 Zombie. Und eine Karte, die uns alle vernichtet. Eine Atomwaffe. Du weißt schon wieder. Zombies, Zombies, Zombies. Und noch mehr Zombies. Drei Zombies habe ich jetzt. Drei. Wenn ich ein Zombie wäre. Ich bin raus, ich bin tot. Weißt du, wie viele hast du denn jetzt? 5, 6, 7? Warte, 5? 7, 7. 7, ja, dann ist vorbei. Okay. Felix ist gegessen. Ich hab Zombie Armada. Das Problem ist halt, Felix ist nicht dran, die sind noch hungrig. Du wiegst gerade nur die Hälfte von mir. Ja, das ist auch gut so. Das war gemein. Deswegen haben die Zombies nicht so gegessen. Karte. Hey, ich ziehe die letzten zwei Karten. Und probitten auf so einer Bomb auf your deck. Und ich habe drei Zombies. Steffen, möchtest du die letzte Karte ziehen? Muss die letzte. Möchte ich eigentlich nicht. Gut, ich wollte nämlich auch nicht haben. Ah. So, jetzt kann Steffen keine Karten mehr ziehen. Und Max hat einen Überlebenspunkt. Ich habe wohl keinen mehr. Weil ich Steffen hat keinen und ich habe auch keinen. Und wie ist es gegessen? Ich wurde gegessen. Somit hat Max einen Bewegungspunkt in der Anfang der dritten Runde. Steffen hat 4. Felix und ich haben 0. Brains. Ja. Wie viele Karten kriegst du denn jetzt? 10. Kannst du da überhaupt irgendwas mehr? Echt? Wir kriegen 5 Karten. 5? Das ist die Zahl nach 12, oder? Genau. 5. Irgendeine undefinierbare komische Zahl. Bei Dutzend Karten. Holy moly! Die ganzen Zombies, die anderen Zombies, 7 Zombies, die ich auf einer Platte. Mischi. Hat jeder Handkarten? Si, Senorita. Gut. Si, Senorita. Felix fängt jetzt an. Ich muss erst noch einmal das Deck mischen. Immer mal ruhig, ja. Wir wollen ja die Zombies nach oben mischen. Zombie! Bingo! Zombie wird den Kopf abgesägt. Das ist aber Schwendung. Mit dem Viech kannst du 2, das ist egal. Ja. Manchmal ist es auch sinnvoll, einen Zombie wieder eine Runde liegen zu lassen, weil du weißt ja nicht, was in der nächsten Runde passiert. Ist jetzt mit dem Bewegen. Gut. Also. Felix hat einen Zombie und einen Bewegungspunkt. Du bist die Nummer 1. Haha. Freu dich nicht zu früh. Ich habe Mitten gezogen und ich setze jetzt Armut ein. Mitten auf den. Ja. Auf den Grund des Kartens. Okay, jetzt müssen wir gucken, wie der letzte ist. Wahrscheinlich in Jura. Hoffentlich ziehen wir wieder Schwarm. Komm, wer hat die Schwarmkarte? Die letzte Karte zieht. Das ist jetzt böse. Ich muss mal sterben. Scheiße, ich spiele einen Bewegungspunkt. Flombi? Mit F. Flombine. Zombine. Und auch ich spiele einen Bewegungspunkt. Spannende Partie. Jetzt knüppel ich jemanden mit einer Kettensäge, aber weg hier. Felix hat einen Zombie gezogen worden. 2. Massakriert. Ich hab sie wie den Psychopath zerfetzt. Ich habe einen Zombie und ich setze 2 Bewegungspunkte. Das ist ja schon tot auf dem Ich klar. Bin. Jetzt fangen sie alle wegzulaufen, ganz panisch. Zombies. Ich hab sie mal gesagt. Ach, du hast hier wieder die Dreier. Lach nicht! Du holst sie jetzt zu dir, da ich keine Zombie-Karte habe, ziehst du jetzt die Zombies zu dir. Du Lurch. Warum pfeifst du doch in die Pfeife, du Pfeife? Da steht aber Zombie und das sind Zombies. Ja, aber wenn ich keinen Zombie habe, gilt die nächsthöhere Karte. Und da ich keine Zombies habe, gilt die danach höhere Karte. Die Zombies mit 3 Ausrufezeichen. Ich habe die Ombi gezogen. Und das sind zwei Zombies. Spiele die Kettensäge. Und knüppel die beiden Zombies weg. Ich nehme Max seine Movement-Karte. Nein, er verliert die. Ja, also ich meine ja mit verlieren. Max ist hingefallen. Nein. Flup. Und ich kann mir noch einen Bewegungspunkt jetzt. Nein, du kannst nur eine Karte spielen. Okay. So, nicht so eifrig, Junge. Ich kann die ja nicht niederknüppeln oder so. Da muss ich ja drei Baseball schnell auf einmal in der Hand haben. Ich dachte, kannst du mit der Scheinzau kannst du niederknüppeln. Nee, ich hätte eine Bombe oder so eine Atomwaffe. Dann springe ich hier einfach weg. Ich bin Philipp Antoni. Oh, wie nett. Ich bin. Oh, ich nehme Zombie. Und. Ich krieg wieder einen Zombie. Ab zwei Bewegungspunkte. Ja. Ich spiele Hyde. Gebe Felix den Zombie. Somit hat der 5. Genau. Wieso habe ich immer 5 Zombie? Wir wollen, dass du gegessen wirst. Du hast einen Fünbi. Ich knüppel den weg. Du bist totgeschlagen von mir. Ich habe mal Angst vor mir. Ich knüppel den nie. 4 Zombies. Das werden weniger. Und mehr. Und immer mehr. Und dann knüppel ich sie wieder weg. Und, in Felix-Ecke 4 Zombies. Rest. Rest. Rest. Ah ne, scheiße, ich hab ja einen. Oh. No, besser als 4. Das ist auch ein Movement gerade. Gut. Mit einem Bewegungspunkt. Ah, dann bin ich. Nein, ich spiele eine Movement-Karte. Ich spiele auch eine Movement-Karte. Mit einem Punkt. 2 Punkte. Also ich habe 3, Stefan 2, Felix hat 1. Ich discount Max eure Movement-Karte. Ja, ich discount all your Movement-Karte, auch deine. Ja, auch meine. Ich habe eine. Ist sowieso ein Event. Wer kann die Karte? Muss die Karte spielen. So. Wie, du möchtest du noch eine Karte spielen? Ich schreibe mir noch meine Granny nieder. Muss man Events wirklich immer zwingen? Ja, ja. Ja, okay. Ich knüppel sie weg. Ich habe noch nie einen gehabt, deswegen weiß ich das nicht. Ich glaube, es wäre Eventkarte folgen, was draufsteht. Achso, wenn das da draufsteht. Ja, ja, ja, nein, nein, also die Eventkarten, ja, ist halt ein Event, was ein Ereignis ist passiert. Ich muss die aber nicht spielen, welche ziehe. Doch. Die werden ja automatisch gespielt. Ich spiele 2 Bewegungspunkte. Ich glaube, die gleich wieder. Ich nehme einen Zombie, hab somit 2 und hab einen Bewegungspunkt. Punkt. Wieso machst du dem nicht die weg? Nee, ich will lieber einen Bewegungspunkt haben. Ich hab Zombie. Ich hab Jacke. Zombie! 4! Ja, Felix. Das ist schlecht für mich, wenn's gut ist. Spielst du eine Karte? Ja, ich spiel noch eine Movement-Karte. 3. 3 Zombies für mich. Shit. Also, ich hab jetzt 3, nicht? Ich hab auch jetzt 3 Zombies. Die Zombies gerade. Ich hab jetzt schon 5. Felix ist am Arsch. Ich werde langsam gefressen. Ich bin noch halb da. Ich habe noch einen Zombie. Ich habe noch einen Arm. Und ich spiele noch mal eine Move-Karte. Wenn ihr mich jetzt vernichtet, das wäre fies, wenn ich mich jetzt schon wieder vernichten würde. 4. Jetzt müsste ich ihn noch angreifen. Hattest du nicht eben gespielt? Ja, hatte der. Hä? Du hast sie gespielt und dann hast du diese Bildenkarte nach unten gelegt. Also muss die weg. Ja, aber... Nein, die muss weg. Die hatte ich aber noch mal. Gibt es die einmal oder zweimal? Ich meine, die gibt es zweimal. Die gibt es zweimal. Woher weißt du das denn? Du sagst weil das so sicher. Weil ich das zweimal gezogen habe. Du bist halt ein doppelter Pechvogel. Er hat sie sogar zweimal gezogen. So, jetzt bin ich dran. Ich hab 4 Zombies. Bitte nicht, bitte erbarmen mit mir. Hab erbarmen. Ich hab 4 Zombies. Ja, da war und wie viele Punkte hattest du eben? Hattest du eben schon einen Punkt rausgezogen? Ja, Schwarm! Wir dürfen 2 Karten. Ja! Hauptsache ich ziehe die letzte Karte. Dann ist alles gut. Ich bin vorher tot. Ich werde vorher sterben. Ich kriege 2 Zombies dazu. Und gut gezählt. Naja, ich spiele noch eine Movement-Karte. Verflucht. Und wir klauen ihn sogar einfach. 5 Zombies habe ich. Wenn ich leg die Zombie-Braut ab. Mit meinem Base. Nur nicht die Granny-Zombie. Nein, Granny-Zombie mag ich. Die ist mir ans Herz gewachsen. Mir auch, ich hab die auch. Und somit hast du 3, 4, 5. Noch einen, dann bist du gegessen. Aber ich spiele. Slur und gebe diese an. Die sind immer auf mich! Weil du gegessen bist. Muss ich jetzt noch ziehen, oder? Ja, zwei Stück. Jesus Christ. Vielleicht kannst du dich noch retten. Doppel-Event! Ja, musst du beide spielen. Erst die eine, erst die erste, ja. Ist jetzt die, ja, linke Karte, seine erste Karte. Spiel dies eine Event. Spielen sie Karte. Ja, ja. Fug, der Nebel. Alle Karten auf Hand. Alle Karten. Muss ich jetzt die anderen auch noch spielen? Alle Zombies Karten. Und der Recht, du, Felix, auf Anfang von Steffen eine Karte ziehen. Duppa, duppa, misch, misch, misch, misch. Jetzt gib mir aber deine Karte. Fass mir nicht in die Hand. Wie viele Zombies hast du? Dina. Verdammt. Verdammt. Er hat einen doppelten Zombie gekriegt. Max. Von Felix. Von Felix. Ja, na, hast du jetzt deine Movement-Karten auf die Hand genommen? Ja. No. Die darfst du dir wieder bitte auslegen. Ah, super. Das waren die. Das ist vier Bewegungen. Ich bin tot! Hilfe! Ja. Jetzt lass mich von dir ziehen. I am evil Homer. Ich bin tot! Ich werde gefressen! Wie hast du die. Ah, die hast du von dem gezogen. Ja. Warte, hast du die andere Bankkarte? Ja, da war Felix eigentlich voreilig. Weil die Eventkarte hätte er eben noch nicht ziehen dürfen, deswegen darf Max jetzt nochmal von Felix ziehen. Wieso dürfte er die nicht ziehen jetzt? Ja, weil erst das eine Event in Kraft tritt, bevor er die nächste Karte zieht. Ja, wirklich, willst du? Weil die Eventkarten ja automatisch eingreifen. Böse. So. Wieso hast du denn jetzt noch so eine Bewegungskarte hingelegt? Ich hatte noch 5 Punkte. Ich hatte mich vertan, glaube ich. Max erzählt einfach, ja? Ich spreche ja, okay. 5 Punkte. Max tendiert dazu, Sachen zu erfinden, deswegen. Willst du nicht von mir ziehen, das ist viel sicherer. Dreckige Scheiße. Nicht nochmal. Ich nehm die. Ach, Steffen muss nicht. Steffen nein, nein, das kenne ich. Das hat ich. Ey, ich bin 30 Jahre alt, ich habe schon mal Schwarzer Peter gespielt. Von daher. Ja, ich habe es auch schon mal verloren. Jeder spielt seine Zombie-Karten aus. 6. 3 Zombies. 3, 4, 5. Was passiert mit der zweiten Karte, die Felix jetzt gezogen hat? Jetzt Felix die zweite Karte. Okay. Nein, jetzt bin ich sowieso tot. One card of every player, Zombie. Ja, ich habe 10 oder so. Felix ist gegessen. Somit haben Max hat einen Zombie super und 5 Bewegungspunkte. Ich habe 4 Zombies, 1 Bewegungspunkt und Steffen hat 2 Zombies. Max ist am Zug und Felix ist gegessen. Ich spiele den Zombie-Garten gegen euch. Ja, du bist Brains. Ich fresse euch. Oh, ihr kannst gerade so mit ziehen. Ich spiele eine Movement-Karte und ich bin ein Kong. So ja, okay. Somit kriegt Max so viele Überlegungspunkte, wie viele Movement-Punkte er hat. 3, 4, 5, 7. Ich habe 1. Ich bin schon wieder gegessen. Also Steffen kriegt jetzt 0 dazu. Er hatte 4 am Anfang. Ich bin aber lecker. Max hatte 1 in der zweiten Runde gebracht und jetzt 7. Sind 8 und ich habe 1. Sind 1. Max sich disqualifiziert, weil er gewonnen hat. So. Und Felix ist gegessen. Genau. Ja, also Max ist Erster, Steffen ist Zweiter, ich bin Dritter. Delikatesse. Und Felix ist immer noch gegessen. Felix ist gegessen. Wieder eine Delikatesse. Das war Card of the Dead. Ich fand das andere, wie gesagt, eben, ich fand es besser. Dass ja, ist halt vielleicht, weil man es direkt hintereinander gespielt hat. Ist halt was anderes, ne? Wenn man es. Weiß ich nicht. Wir haben das nicht nacheinander gespielt, sondern im nächsten Monat haben wir das gespielt. Im Juli, den es noch gar nicht gibt. Richtig. Hello Future People. So, wie gesagt, ich fand das, dieses Zombie Town fand ich irgendwie besser, weil man da irgendwie ein bisschen mehr hätte machen können. Das war auch, ich glaube, wir haben das auch gar nicht so ganz zu Ende gespielt, das ganze Potenzial ausgenutzt von Zombie Town. So, ja, Zombie Town steckt viel Potenzial drin. Ja, also man kann da viele coole Sachen mitmachen. Also, das stimmt einfach so schnell. Mehr Aktion. Ja, aber da, du kannst bei Zombie Town kannst du halt mehrere Runden nacheinander spielen. Und die sind halt eben sehr schnell. Die erste Runde war einfach von mir scheiße gemischt. Wir haben alle nur Zombies gezogen. Ach, du hast gemischt, ja, okay. Ja, Mischgott. und in dem Spiel ist es einfach, das hat sich jetzt tatsächlich in der dritten Runde ein bisschen. Du hast eigentlich nicht so wirklich die Aktion, was du. Du ziehst immer nur eine Handkarte und wenn du irgendwann nur. Null Karten auf der Hand hast und immer wieder nur eine Karte ziehst, hast du nicht wirklich die Auswahl an Aktionen. Ja. Und bei Zombie Town 2 Karten, das macht schon viel mehr aus. Und du spielst die Zombies spielst du den Gegnern zu, oder deinen Mitspielern sozusagen. Du musst die Zombies ja noch nicht direkt finden. Du könntest sie theoretisch in der nächsten Runde spielen. Beziehungsweise du weißt, Stefan ist sowieso raus. Der wird gleich sowieso gegessen. Du möchtest gucken, welcher von den anderen beiden, Felix oder Max, schlecht aussieht, dann halte ich mich nicht auf und spiele die in der nächsten Runde. Wenn sie noch in mein Handkartenlimit reinpassen. Und ja, bei Zombie Town ist es halt cooler, du hast Lebenspunkte, verlierst dein Leben und wirst dann zum Zombie und spielst dann trotzdem noch mit. Und wenn du hier gegessen wirst, in Card of the Dead, bist du einfach raus. Ja. Also, Zombie Town gefällt mir auch an sich besser. Also, wie du eben auch sagtest, das ist das Zombie-Spiel für die ganze Familie und Zombie Town ist so das für die Action-Orientierung. Ja, das ist eher so ein bisschen harmloser, weil ja. Wirst du nicht umgebracht, dann wirst du nur gegessen. Aber in Zombie Town spielst du als Zombie noch mit. Und es ist halt ein bisschen kinderfreundlicher gezeichnet. Ja, das auf jeden Fall nicht. Ja, doch. Was ist das? Das ist eine unblutige Kettensäge. Also die Monster eben, die waren mutiert mit 3-4 Armen und alles wie, mögliche. Wie in so einem Zeichentrick. Wie in so einem, ja. Und Zombie Town ist ja eher so wirklich so nach Manga-mäßig und ein bisschen süße Stimmung gezeigt. Also das wird hier ab 10 Jahre empfohlen. Ja, und Zombie Town ab 13. Ja. Und das Coole an Zombie Town ist einfach auch noch, dass es in schwarz-weiß gezeichnet ist. Damit hat es so eine düstere Stimmung. Ich fand die Zeichnung bei Zombie Town fand ich also in dem Sinne einfach ansprechend. Da muss ich ganz ehrlich sagen. Das ganze Design war irgendwie cooler. Auch so dieses Survival-Guide-Dings, die da bereit. Ja, und bei Card of the Dead ist es halt lieblicher Farbe. Ja, also die sehen so ein bisschen aus. Irgendwie so ein Zeichentrick. Wie die Zombies aus Plants vs. Zombies, so sahen die Zombies da aus. Ja, ja. Mit dem Strohhut da und sowas, wenn die aus dem Urlaub kommen. Nee, also so beide Spiele meiner Meinung nach haben irgendwas eigenes, aber so Zombie Town fand ich dann doch in dem Sinne besser. Gut, hat noch sonst noch irgendwer was zu dem Thema zu sagen oder nicht oder doch oder? Nein. Nee. Dann gehen wir jetzt Max verprügeln, weil er gewonnen hat. Bis zum nächsten Mal. Ich renn weg. Break. Die Sendungen im Nerd Podcast Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktionen sind für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Am leichtesten und schnellsten geht ein Klick auf die Flatter-Buttons unter den Folgen und auf den Blog selbst. Ebenso habt ihr die Möglichkeit, uns auch ohne Credits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerdnerd.blogsport.eu. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Jetzt werden die Karten gemischt. Mischi.